herzlich willkommen zum Uncast Episode 257, nur ein kleines Tippen. Genau. Tja, irgendwie ist heute alles kreuz und quer, totaler Stress hier, keine Ahnung wieso, mache ich mir selbst gerade. App der Woche hatte ich ewig gebraucht, bis ich jetzt eine gefunden habe. Ja. Irgendwie hat mir alles heute nicht so zugesagt, ja, alles war irgendwie nicht gut genug. Ich bin heute offenbar sehr skeptisch. Ja. Deswegen umso verwunderlicher, dass Google Now on Tap, dass ich das überhaupt nicht so kritisch sehe wie viele andere. Es wurde auf der Google I.O. natürlich ja gezeigt. Und das ist ein, das ist ein relativ faszinierendes System, das mit Google Now verzahnt ist, und das ist kontextabhängig. Das heißt also, wenn man zum Beispiel jetzt sich im Musikplayer einen Song anhört und nutzt dann eben die Google Voice Funktion, dann kann man eben zum Beispiel sagen, wie oder wer ist der Künstler, oder man sagt einfach, zeig mir die Diskografie, ja, und dann kriegt man alle Listen, alle Bilder. Ach, Mann, das ist wirklich schlimm. Sorry, also ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal auf die Reihe kriege. Ich brauche mehr Kaffee. Hallo, Kaffee? Und dann zeigt er eine Liste von den Songs, die eben der Künstler veröffentlicht hat, ohne dass man seinen Namen sagt. Ja. Genau dasselbe geht zum Beispiel auf einer Webseite. Wenn man also irgendwo auf einer Webseite surft und möchte gern Informationen haben, zum Beispiel surft man jetzt auf der Seite vom Hotel Hilton in München von mir aus, ja, und dann sagt man einfach nur, wie sind die Öffnungszeiten der Hotelbar, und dann weiß Google Now on Tap, ja, man sieht sich gerade diese Hilton-Seite an, also ist diese Aussage auf das Hilton in München zu geschnitten, ja? Und dann zeigt es die richtigen Zeiten an. Sehr, sehr interessant, finde ich. Und das geht also auch app-übergreifend. Und auch dann in E-Mails beispielsweise, ja, in Fotos, auf Webseiten habe ich schon gesagt. Also überall eigentlich kann Google Now on Tap funktionieren. Und die Diskussion dabei ist, ja, um Himmels Willen, dann wird ja von Google alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird ja da verarbeitet, ja, und wird da dann ein Ergebnis gesucht. Also das heißt, egal was für eine App man ist, man kann dann eben kontextabhängig das machen. Nun, es ist ja, bevor wir jetzt die Pferde scheu machen, es ist ja noch gar nicht sicher, unter welchen Voraussetzungen dann Google Now on Tap funktioniert. Eins muss ich gleich vorweg sagen. Ich will, dass Google Now on Tap bei jeder App funktioniert. Und weil das ist genau das, was den Umgang mit dem Smartphone, mit der Technik, mit dem gesamten Internet, ja, so stark vereinfacht, dass auch Leute ihren Nutzen draus ziehen können, die technisch nicht versiert sind. Ja, und auch für die Leute, die Profis sind im Internet und bei Smartphones, auch die haben eine große Zeitersparnis. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz gute Sache. Google Now on Tap ist die Zukunft des Bedienens eines Smartphones und eines Tablets und möglicherweise sogar vom gesamten Internet. Ich lehne mich ziemlich weit aus dem Fenster, ja klar, aber das ist die Zukunft, Leute. Wer das probiert hat, wer das gesehen hat live, der weiß, so wird die Zukunft aussehen. Und so sieht die Zukunft ja auch schon aus in verschiedenen Science-Fiction-Filmen und so weiter und so weiter. wo man das Gefühl hat, die Maschine oder der Computer versteht einen. Das ist zwar natürlich nur eine Illusion, ja, aber so kann dann eben richtig bedient werden. Schon in ganz am Anfang übrigens von Science-Fiction-Filmen, ja, da können wir in die 80er gehen, bei Tron beispielsweise, ja, Tron, die Originalversion, Tron, da hat man mit dem Computer, die Eingaben waren eine Kontexteingabe, ja. Er bietet Zugang zum Master-Control-Programm. Ich habe Zugang der Ebene, ich glaube 6 war es, ja, egal. Oder der Stufe 4, mir egal. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich meine, klar, das war total unsinnig, denn wenn man das eintippen musste am Rechner, dann wäre das vollkommen ineffektiv gewesen, so einen langen Satz einzutippen, für einfach nur sich einzuloggen. Ja. Und deswegen ist es auch verworfen worden, sozusagen. Deswegen hat sich das so nie etabliert. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr sagt das in euer Gerät rein und das Gerät erkennt eure Stimme, das Gerät weiß eben, was ihr gerade macht, ja, und so weiter und so weiter. Und kann dann eben anhand von dem Kontext auch erkennen, was ihr jetzt eigentlich wollt. Ja, das heißt zum Beispiel, ihr steht jetzt auf irgendeiner, vor irgendeiner Portalseite, das solltet ihr einloggen, ja. Und ich weiß nicht, ob das geht. Das ist jetzt rein nur jetzt so, wie es sein sollte. Ja, und dann könnt ihr rein sprechen, ich möchte Zugang oder ich möchte mich einloggen. Oder einfach nur einloggen. Ja, so. Und dann loggt sich das Teil ein. Ja. Also das ist schon ziemlich futuristisch, ja. Gleichzeitig auch beängstigend für manche Leute. Ich kann es nur teilweise verstehen, warum das beängstigend ist. Ich kann mich natürlich in die Leute reinversetzen, die da Angst haben davor. Nur eins dürfte klar sein, diese Taten, die könnten, zumindest mal theoretisch, angesammelt werden. Ja, abgefragt werden und dann eben auch ausgewertet werden. Nur man selbst hat ja davon nichts. Ja, das ist ja auch genau dasselbe wie bei Google Now im Moment. Google Now macht einfach nur die Sachen aus den Daten, die angesammelt werden können von Google. Man hat zwar ein paar Einschränkungen, wo man dann sagen kann, okay, hier, ich möchte explizit freigeben diese Daten zur Verwendung von Google Now, aber ganz klar, diese Daten sind sowieso vorhanden. Die sind sowieso vorhanden. Ja? Mit der Einwilligung erlaubt man quasi dem Service nur, dass man selbst seinen Nutzen davon auch bringt. Und das ist auch etwas, was vielleicht ein paar Leute aufrüttelt, die sagen, um Himmels Willen, das habe ich alles an Daten, das kann der sehen an diesen Daten, was ich da von mir gegeben habe, was da gespeichert wurde, um Himmels Willen, was mache ich denn jetzt? Auf der anderen Seite ist es so, wenn man das nicht machen würde, ja, dann würden die Daten trotzdem gesammelt, man hätte aber nichts davon. Ja. Gut, das ist eine Diskussion, es ist Jammern auf hohem Niveau, und man kann auch nicht unbedingt sagen, dass die Leute, die Google Now benutzen, jetzt irgendwo Nachteile hätten. Ja. Ich sehe da eigentlich momentan eher die Vorteile. Aber Google Now on Tap geht eben noch einen Schritt weiter. Und zwar einen ganzen Schritt weiter, dass man gar nicht mehr sich einen Befehl oder irgendwas merken muss, sondern dass es eben passiert so, als innerhalb der Benutzung, ohne dass man irgendwelche Parameter mit angeben muss. Das ist das Faszinierende. Ja. Zunächst mal weiß man ja gar nicht im Moment noch nicht, wie die Voraussetzungen dafür sind. Also zum Beispiel muss der App-Anbieter, ich hoffe es nicht, ganz ehrlich gesagt, muss der App-Anbieter die Benutzung von Google oder von diesem Tab oder Now on Tab oder wie das auch immer heißt, Mensch, Now on Tab muss da zugestimmt werden durch den Benutzer, damit dieses Now on Tab zugreifen kann, ja, oder geht es automatisch? Ganz sicher wird es so sein, dass man wie Google Now auch als Benutzer diese Funktion abschalten kann, ja, und damit eben auch klar vertraut halt, dass Google die Seiteninhalte eben nicht überträgt an den Google Server, wenn man das ausgeschaltet hat. Das ist allerdings auch jetzt schon Vertrauenssache, ganz klar. Also es wird durch dieses Now on Tap einfach bewusst, dass es möglich wäre oder dass es möglich ist. Ja? Und da muss man eben den Firmen vertrauen, dass es eben nicht gemacht wird. Und das kann jeder halten, wie er will. Aber das Now on Tap, das ist sogar noch eine Stufe über diese Voice Actions hinaus. Ja? Da wird zum Beispiel in dem Video, das ich auch verlinkt habe, wird zum Beispiel auch gezeigt, wie jemand in einer Chat-App, übrigens wurde da Viper benutzt, ja, sehr schön, dass da dann der Kontakt zum Beispiel über diesen Cold Tower spricht, ja, die würden gerne mal auf den Cold Tower gehen. Und dann drückt der wieder hier lange auf diese Home-Taste und dann wird Now on Tap aufgerufen und er muss gar nichts sagen. Dann kommt die Information quasi über diesen Tower automatisch. Und auch das ist eine Sache. Gerade unterwegs ist es ja so, das mit den Voice Actions ist zwar ganz, ganz toll, ja, wenn man daheim ist. Aber wenn man jetzt unterwegs ist und quatscht da auf einmal in sein Headset oder ins Telefon irgendwelche komische Sachen rein, ja, das ist schon seltsam. Vor allem dann, wenn es sensitive Sachen sind, wo man vielleicht gar nicht machen will, ja, oder haben will, dass es irgendwie jetzt in der Umgebung drumherum um einen, dass das publik wird. Ja, also, naja. Das ist schon nicht immer optimal mit diesen Voice Actions. Ein Grund, warum ich das zum Beispiel eigentlich nur selten nutze, gar nicht, wenn ich unterwegs bin. Und da ist natürlich hier diese kontextabhängige Suche besonders erfreulich, da man eben der Umgebung nicht alles mitteilen muss. Ja, wenn ich also hier zum Beispiel jetzt diese Nachricht lese und möchte dann darüber was wissen und ich rufe die normalen Voice Actions jetzt hier auch auf und sage dann, okay Google, zeige mir Informationen zum Cold Tower, dann weiß hier die gesamte Umgebung drumherum, dass ich mich für den Cold Tower interessiere. Ich meine, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn es dann zum Beispiel heißt, wo ist das nächste Aero-Center, ja, dann sind komische Blicke auf jeden Fall schon mal sicher, ja. Und hier ist man eben da doch dann noch schneller bei der Sache, würde ich sagen. Und man muss gar nichts mehr groß sagen dazu. Also das erleichtert den Umgang mit dem Handy oder um an die Informationen heranzukommen sehr, sehr stark. Und deswegen denke ich, wird das eine ganz, ganz große Sache werden. Übrigens eine ganz große Sache, die in dieser Form nur Google bieten kann im Moment. Ja, ganz einfach. Hier ist ein breites Geflecht an öffentlichen Informationen, an privaten Informationen und Daten, die auf dem Handy gespeichert sind. Und ja, sagen wir mal, Qualität an verwertbaren Daten, die hat nur Google. Ja, ganz klar. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Bing mit Microsoft hier so hinkriegen. Apple wird es nicht hinkriegen, zumindest wenn sie sich daran halten, was Tim Cook gesagt hat. Ja. Dann haben die gar nicht genug relevante Daten zur Verfügung. Ja. Ich meine, wir wissen alle, dass das nicht stimmt, aber dennoch fehlen da Daten, die eben dienstübergreifend sind. Ja. Google weiß eben, sagen wir mal, mehr als jetzt die anderen Firmen. Das ist aber in dem Fall gar nicht so negativ gemeint, sondern weil wir ja selbst hier die vielen Google-Dienste nutzen, Ja, und Google kann dann eben daraus für uns etwas auf die Beine stellen, was andere Firmen nicht können. Ja, da müssten wir alle Dienste alles bei den anderen Firmen nehmen und die müssten es dann auch noch anbieten. Tja, Google Now on Tap. Das Video zeigt hier meiner Meinung nach auch eindrucksvoll, was so machbar ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Da gibt es noch viel, viel mehr, was man damit machen kann, ganz klar. Aber man kann schon mal einen Vorgeschmack bekommen auf das, was vielleicht bei den nächsten Versionen des Betriebssystems bei M dann eben uns erwartet. Hochintegriert alles. Aber ich hoffe natürlich auch, dass dieses Now on Tap auch irgendwie machbar ist bei älteren Versionen. KitKat, Lollipop, das fände ich eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt hier Lollipop und KitKat noch unterstützen könnten mit diesen ganzen Sachen, weil da ja die Mehrzahl der Menschen momentan damit unterwegs ist. Wenn Google jetzt hingeht und sagt, nur das geht nur ab Android M, dann wird es noch Jahre dauern, bis das eine nennenswerte, naja gut, Jahre, vielleicht ein Jahr wird es dann auf jeden Fall dauern, bis es eine nennenswerte Menge an Leuten überhaupt erreichen kann. Ja? Und das ist eben auch ein Problem. Ja? Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ob das machbar ist, rein theoretisch zwar schon, aber da müsste man in die Internas gucken, wie jetzt zum Beispiel Lollipop oder KitKat aufgebaut ist. Bei Lollipop vielleicht noch, dass eben dieses Now on Tap auch tatsächlich an die Daten, die auf dem Display angezeigt werden, so einfach herankommen kann. Übrigens, sehr interessant finde ich in diesem Video auch, welche Apps hier benutzt werden. Spotify, zu dem ich überhaupt in der Rios Wochensicht heute schon was gesagt habe, denn von der Qualität her ist das äußerst gut. Die benutzen auch Vorbis zum Streamen übrigens, was also damit konkurrenzlos ist, was Qualität und Datenkompression, das heißt also Traffic sparen, ja, hier anbelangt, ja, definitiv. Und die benutzen also Spotify, um hier nach Künstler zu suchen, zur Musik. Viper übrigens als Chat-App. Da klingeln doch mal wieder die Alarmglocken, ja. Oder nicht? Und das ist schon äußerst interessant. Ja, gut, die Movies werden natürlich klar von Google selbst hier eine App sein, ja, Google Movies, ja, genau, Google Movies scheint es zu sein. Naja, gut. Also, Now on Tap, das ist die Zukunft und wurde mal wieder eindrucksvoll demonstriert. Habt keine Angst. Ja. Es ist was Neues, es ist was Großes. Aber man muss eigentlich keine Angst davor haben, weil mehr Daten als jetzt wird dadurch nicht abgefragt. Alle Daten könnten jetzt auch schon irgendwohin verschwinden, wenn ihr das benutzt. Ja, so ist das. Ihr werdet hier nur einen Nutzen daraus haben, so wie es damals auch eben war bei dieser Location History, wo dann hier welche schon fast einen hysterischen Anfall bekommen haben, weil die jetzt sagen, ja, Google weiß genau, wo ich wann war, wie lange ich dort war, mein Bewegungsprofil, alles Himmel. Ja, nur hat das Google auch schon vorher gewusst, sie hatten nur das nicht gesagt, beziehungsweise euch nicht zur Verfügung gestellt, dass ihr jetzt auch was damit anfangen könnt. Jetzt könnt ihr hingucken und sagen, ja, wo war ich denn an dem Tag, wo? Ja, und Google kann dann sehen, ja, okay, dort wurde ein Foto gemacht an dem Tag, das war also dort und dort. Ja, das Foto, weil ich zu dem Zeitpunkt, als das Foto gemacht wurde, dort war. Zack. Super. Ja. Gut, dann komme ich mal zu den News. Ja. Es gibt was Neues und zwar im Play Store gibt es jetzt ähnlich wie im Amazon App Store eine kostenlose App, allerdings nur einmal pro Woche, nicht täglich, sondern nur wöchentlich. Ja. Und die ist auch für den Family-Bereich beschränkt. Eigentlich ziemlich schade, finde ich. Die könnten das ruhig auch für alle anderen machen. Mir werden die Kinder bevorzugt. Ja, was sollen das? Diesmal ist drin Daniel Tiger Griffic Feelings. Okay. Hat auf jeden Fall schon mal eine Freigabe, ist bei dem Titel vielleicht auch sehr gut, dass man hier sicher sein kann mit dieser Freigabe, dass das nichts Schlüpfriges ist. Ja, normalerweise kostet 2,99, gibt es kostenlos jetzt, wenn man über den Link geht. Free App of the Week. Achtung, ihr müsst über den Link gehen. Free App of the Week. Das ist so ein Banner, ja, im Family-Bereich. Wenn ihr auf diese App direkt geht, dann wird es noch nicht mal angezeigt, dass es die App jetzt gerade kostenlos gibt. Meiner Meinung nach ein bisschen gemein. Ja, wer da den falschen Weg also nimmt, um diese App zu suchen, der muss trotzdem bezahlen, obwohl sie gerade kostenlos zur Verfügung steht. Unfassbar. Sondern hier über das Banner und dann wird ihr gefragt, ob ihr das installieren wollt. Und nur wenn ihr dann direkt gleich auf den Install-Button klickt, dann kriegt ihr die App auch so. Und ich hoffe, da kommt irgendwann auch noch mal was Vernünftiges rein. Wie gesagt, ja, die Family App of the Week ist eigentlich sowas total uninteressant, ja. aber naja, okay. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gerade nur von dieser Firma ist oder ob das jetzt allgemein immer ist. So die Free App of the Week. Schauen wir mal. Aber naja, besser als nichts, ne? Geschenken Gaul, schaut man ins Maul, aber die App ist natürlich für mich so interessant wie, was weiß ich, eine Fake Story von Münchhausen. Tja, NFC, bezahlen, Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay, ja, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen und da gab es auch Resonanz dazu, dass es eben gerade in Deutschland oder in Europa so kaum Akzeptanz finden wird. Die Leute, die wollen hier ja nicht mal eine Kreditkarte, jetzt geschweige denn kontaktlos zahlen. Es ist auch tatsächlich so weitestgehend richtig. Die Skepsis ist sehr, sehr groß. Ich habe auch hier direkt in meinem Bekanntenkreis Leute, die das vehement ablehnen, so dieses kontaktloses Bezahlen oder auch die Kreditkarten ja prinzipiell ablehnen. Und ich kenne auch tatsächlich noch jede Menge Leute, die sogar sich weigern, Online-Banking zu machen. Wirklich, die gehen für eine Überweisung auf die Bank. Das ist wirklich wahr. Das ist eigentlich für mich unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar ist das für mich. Ich habe schon meine Banküberweisung über BTX erledigt, ja. Wenn ihr noch wisst, was das ist. Also, das ist schon ziemlich heftig. Aber das gibt es tatsächlich noch. Und natürlich fragt man sich dann, was für eine Chance haben solche Bezahlsysteme. Es gibt aber auch Leute, die benutzen das und wollen es gerne benutzen. Und ich glaube, die könnte man auch vielleicht zufriedenstellen, wenn, auch wenn es nur ein paar Prozent vielleicht sind. Und es denkt sich auch Aldi Nord offenbar. Denn die haben jetzt tatsächlich das Bezahlen per NFC sowohl mit NFC fähigen Kreditkarten als auch mit NFC-fähigen Handys ermöglicht. Ja. Ich sehe gerade, also Kreditkarten scheint zwar nicht zu geben, das scheint daran zu hängen, weil dran zu hängen, weil eben all die Kreditkartenzahlung ablehnt, aber Maestro oder WePay-Karten mit NFC-Chip, die können also benutzt werden, ja. Und eben die Handys dazu. Finde ich eigentlich ganz gut. Bei Einkäufen unter 25 Euro muss man übrigens auch keine PIN eingeben. Das wird dann so gemacht wie bei einer Geldkarte, ja, wo man ja auch keine PIN eingeben muss. Da wird einfach das dann abgezogen, weil es da eben überschaubar ist. Und für größere Beträge muss man dann eben auch einen PIN installiert haben. Es muss diese entsprechende Wallet-App muss installiert sein und dann funktioniert das. Insgesamt, ja, muss man sagen, ist das natürlich eine schöne Sache von Aldi Nord. Aldi Süd kann vielleicht dann auch noch nachziehen, wird sich dann wohl zeigen. Die werden wahrscheinlich erstmal abwarten wollen, wie sich das hier im Norden so etabliert, ob es die Leute nutzen. Insgesamt sind 60.000 Akzeptanzstellen immerhin schon vorhanden in Deutschland. Ja. Oftmals wissen es die Leute gar nicht. Bei Netto war doch auch mal sowas, glaube ich. Auf jeden Fall in Berlin sieht die Sache schon ziemlich fortschrittlich aus. Da gibt es nämlich eine Initiative, NFC City Berlin nennt sich die einfach. Und da kann man in Metro, Rewe und Kaisers in über 500 Filialen in Berlin also mit dem Smartphone schon bezahlen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach, gerade hier bei diesem Projekt in Berlin. Da muss man auch den entsprechenden Netzbetreiber haben, der das dann ermöglicht. Ja, das hängt da alles zusammen, ne? Ist ja klar. So einfach, unbürokratisch, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn das ginge. Ne? Dabei wäre das natürlich kein großes Problem. Aber immerhin, ja. Gut, Arcos Helium 50 und 55 Plus sind am Horizont aufgetaucht. Ich glaube, eine offizielle Arcos-Ankündigung auf der Seite gibt es noch gar nicht. Android Central hat sich hier mal wieder stark gemacht und hat hier recherchiert dafür. Gar nicht schlecht. Muss ich mal gerade mal schauen noch. Momentchen. So, doch, ist auf der offiziellen Webseite jetzt auch schon drauf. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich die Meldung gelesen habe, war es noch nicht. Und zwar das Arcos 50 Helium Plus und Helium 55 Helium Plus. Ja. Also das 50 Plus hat erstmal ein MediaTek MT6735 Quad-Core-Prozessor drin mit einem Gigahertz-Takt. Ja, schwach, ne? Mali T720, sage und schreibe 1 Gigabyte RAM, 1 Gigabyte Hauptspeicher. Das ist also im Jahr 2015 natürlich selbst für ein Billigsgerät nicht akzeptabel. Zum Preis sage ich gleich noch was, der ist nämlich wirklich sehr, sehr günstig. Optisch macht's was her, aber der interne Speicher von 8 GB reißt es dann auch nicht mehr raus, dass es eben hier so billig ist. MicroSD-Card-Slot ist vorhanden, aber das ist fast schon interessant bei diesen momentanen Problemen, die es da gibt, ja. 5 Zoll Display bei 1280 x 720, auch da sieht man das natürlich, wo gespart wird. Ja. Immerhin kommt es mit Lollipop. Wie das mit 1 GB RAM zurechtkommt, ich weiß es nicht. Ja. Also erwartet mal keine super Performance. Ja, definitiv nicht. Dafür gibt es Dual-SIM. Funktion gleich mit drin, das dürfte wieder einige freuen. Ansonsten sind die Funktionen alle gut vorhanden. Kamera 13 Megapixel ist zwar immer so ein bisschen schwierig bei Arcos, da was zu sagen. Front-Facing-Kamera 5 Megapixel, die muss man sich angucken. Ja. 2000 mAh Akku, gut bei dem kleinen Display, beziehungsweise dann bei dieser Pixel-Leistung ist es dann wahrscheinlich doch okay soweit. Ja. Und ja, also keine Highlights. Ja, das Highlight ist eigentlich der Preis. Ja, das Teil kommt auf $109. Also das dürfte dann auch so ungefähr der Preis in Euro sein. Ja, 100 bis 110 Euro. Ja. Das Arcos 55 Helium Plus, das ist schon ein bisschen besser ausgestattet, hat LTE-Zugang. Sieht auch sehr, sehr schön aus, meiner Meinung nach. Rundrum, ganz toll. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist nicht ironisch gemeint, sondern das sieht wirklich gut aus. Ja. 5,5 Zoll Display und hat einen 64-Bit Quad-Core-Prozessor, ebenfalls von MediaTek, das 6735P. 64-Bit, ja. Mhm. Und hat 1 GB Arbeitsspeicher. Das darf doch nicht wahr sein. Was will man denn mit einem 64-Bit-Prozessor mit 1 GB RAM? Es ist, wie wenn man einen Porsche mit Fahrradreifen fährt. Ja, gut. Auch Internal Storage 8 GB. Ne? Gleich mal wieder vergessen. Display-Auflösung ist die gleiche, obwohl es größer ist. Ja? Also auch hier 1280x720 Pixel. Auch hier Dual-SIM. Wie gesagt, LTE-fähig immerhin. Und die üblichen sonstigen Daten. Und hier wird das Ganze dann bei $139 liegen. Ja, also ebenfalls so um die 139 Euro. Also ich muss sagen, Arcos hat in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Sie trauen sich dann nicht mehr hier leistungsfähige Geräte zu positionieren. Sie machen wirklich nur eine absolute Billigheimer. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Strategie ist, weil die Telefone sind billig im Moment, aber die Leistung ist nicht akzeptabel. Ich würde sogar sagen, dass diese Geräte eher schaden als nützen, denn wer so ein Gerät kauft mit diesen Leistungsdaten, 1 GB RAM 2015, der wird nicht froh werden damit. Der wird damit essentiell nichts groß anfangen können an aktuellen Apps, die eben auch mal ein Hochleistungssystem benötigen. Und dann 64-Bit-Prozessor mit 1 GB RAM, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Das ist Perlen vor die Säue geworfen. Und schade, dass Arcos momentan auf dem Billigheimer-Trip ist und nichts mehr leistungsfähig rauskommt. Das war mal anders. Ja. Aber vielleicht auch durch die Liefersituationen bedingt. Das kam ja früher immer zu vielen Verzögerungen, ja, wenn die etwas größere, bessere Produkte angeboten haben, so dass die letztendlich dann auch nicht schon mal rauskamen, bis es dann einfach nur noch unter Durchschnitt war. Google arbeitet an einem neuen Design für den Play Store im Web. Ganz genau, der soll auch hier deutlich an den Android-Look angelehnt werden. Ich bin mir noch nicht so ganz 100% schlüssig, ob das wirklich eine gute Idee ist, denn Desktop und Handy bzw. Tablet ist dann doch schon ein Unterschied. Aber gut, insgesamt kann man sagen, sind die Designänderungen noch überschaubar. Und es wird einem jetzt nicht gleich alles ganz anders vorgesetzt, wie es jetzt ist. Aber so langsam bewegt es doch Richtung, irgendwie fühlt sich die Maus dann hier fehl am Platz. Ja. Und das ist aber immer noch ein äußerst beliebtes Eingabegerät. Ja. Touchpad und Maus, und deswegen sollte vielleicht Google ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den Überblick verlieren, dass im Desktop, im Web was ganz anderes ist wie hier der Store im Handy. Samsung Galaxy Tab E 9.6. Ah, das ist sehr interessant, ja. Ein neues Tablet mit 9,6 Zoll Display. Wer hätte das gedacht? Unglaublich. Finde ich gar nicht schlecht. Allerdings merkt man auch hier ganz, ganz schnell, dass das natürlich ein Einsteigergerät ist. Ja. Deswegen muss ich sagen, hält sich auch hier die Begeisterung deutlich in Grenzen. Dieses neue Tablet kommt mit einem Spreadtrum-Prozessor. Und es wird mit 1,3 GHz getaktet, 1,5 GB Speicher, 8 GB interner Speicher, dann zur Benutzung SD-Kartenspeicher vorhanden bis 121 GB, Micro SD-Cards, 5 Megapixel Kamera hinten, 2 Megapixel Kamera vorne und kosten soll das Ganze 100, ab 180 Euro bis 200 Euro, je nachdem, ob mit also Wi-Fi only oder 3G. Ja, ihr habt richtig gehört, 3G, LTE gibt's hier nicht. Ja, auch hier muss ich sagen, Samsung hat eine Tradition, dass sie High-End-Geräte und Low-End-Geräte gleich machen. Ja. Hier kann man dann auch sagen, okay, die haben ja ein Hammergerät, ja, in ihrem Sortiment, aber mit dem hier können die keine Blumentöpfe gewinnen. Ja. Schade um das Format, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde dieses nah 4 zu 3 Format, 9,6 Zoll, finde ich sehr gut. Und da würde ich mir wünschen, dass es da mal auch ein leistungsfähigeres Tablet gibt in diesem Format, mit dem man auch telefonieren kann. Alternative Kamera-Apps. Ja, die Leute bei Talk Android haben sich hier mal hingesetzt und haben ein paar alternative Kameraprogramme gefunden. Das kann man sich sicherlich mal angucken. Allerdings ein großer Fauxpas finde ich, dass Kamera Zoom FX nicht drin ist. Meiner Meinung nach der beste Kameraersatz, den es momentan im Play Store gibt. Ganz einfach deswegen, weil er Funktionen hat, die kein anderes Programm hat. Beispielsweise, um den Fokus manuell einzustellen. Etwas, was für mich unverzichtbar ist. Ich kann mit Autofokus nichts anfangen, weil es mein Handy nicht unterstützt. Ja, ist jetzt eine lange Geschichte. Also wird nicht unterstützt, deswegen bin ich darauf angewiesen, ja. Aber auch ansonsten ist es eine gute Sache, denn man kann zum Beispiel auch manueller Fokus einrichten auf eine Stelle und das Handy behält dann diesen Fokus bei und verändert den überhaupt nicht mehr. So, und das bedeutet, dass dann, wenn sich etwas schnell bewegt, hin und her, vor, zurück, dass es dann eben fokussiert bleibt auf diese Stelle, auf den man fokussiert hat und damit sind dann wesentlich weniger verwischte oder unscharfe Bilder bei Sportveranstaltungen beispielsweise zu sehen. Außerdem hat man einen Infinity-Modus, ja, das was man früher bei vielen Linsenkameras hatte. Das heißt, ab einer gewissen Entfernung ist es dann ja scharf in dem Sinne, dass es eben ausreichend ist, ja, und da muss gar nichts mehr fokussiert werden. Ja, alles, was dann zum Beispiel einen Meter weg ist, ist okay und fertig. Von einem Meter bis unendlich sozusagen. Das ist gar nicht mal so übel. Das wird sogar noch tatsächlich genutzt, wenn eben auch Fotos gemacht werden sollen, wo das Objekt genauso scharf sein soll wie der Hintergrund. Ja, obwohl der Hintergrund sehr weitläufig ist, ja, und das kann man dann auch ganz gut damit machen. Ja. Und natürlich auch noch viele andere Sachen: Timelapse, HDR-Modes, Collagen, Burst-Mode, Voice aktiviert übrigens auch, ne, für selbst Aufnahmen, ne, Timer und alles mögliche drin. Ja. Guckt es euch mal an. Ja, dann ist noch was Interessantes passiert. Medium Beta für Android ist gestartet. Wenn ihr euch da anmelden wollt, könnt ihr das tun. Da müsst ihr in die Community gehen. Ja, und dort könnt ihr dann euch anmelden, wenn die Anmeldung akzeptiert wurde und ihr dann Mitglied in dieser Gruppe dort seid, dann könnt ihr auch die Android-App herunterladen von Medium, welche euch erlaubt, bei Medium, den Blogger-Dienst, sozusagen der Blogdienst von Twitter, wenn man so will, ja, für richtige Blogbeiträge, also richtige Beiträge, Artikel, sehr schön auch gemacht. Und da könnt ihr dann Einträge lesen und auch welche verfassen. Ja, optisch ist Medium natürlich zeitgemäß. Ja, das kann man durchaus sagen. Es macht auch Laune da zu lesen drin teilweise. Und man muss als Autor nicht viel machen. Medium bietet Möglichkeiten an. Das ist ähnlich wie bei Auto Enhance oder Auto Awesome, dann aus den eigenen Beiträgen dann ganz schöne, ansehnliche Artikel macht. Ja, ganz, ganz gut meiner Meinung nach. Und wer da jetzt im Beta-Test mal mitmachen will, der kann das tun. Ich habe beides verlinkt, die Community, ein Artikel auch von Android Central, die hier das auch schon getestet haben. Ja, welches Android-Phone soll ich denn kaufen? Diese Frage ist immer und immer wieder aktuell, wird auch immer wieder hier gestellt. Ja, welches Telefon kann man denn empfehlen? Und Google, die helfen euch jetzt dabei. Da gibt's nämlich eine schöne Seite, offiziell ist das, ja, von googleandroid.com. Ich habe das verlinkt hier natürlich. Und dort wird man einige Sachen gefragt oder man kann einiges angeben, beispielsweise, ob man viel Fotos da machen will, wie das aussieht mit Musik anhören, ja, produktive Anwendungen, Social Media, Gaming und. Und wenn man diese Fragen beantwortet, bitte natürlich wirklich ernsthaft und ehrlich beantworten, nur dann kriegt ihr auch eine verlässliche Sache. Also es ist teilweise schon schwer, ja, sich da jetzt zum Beispiel festzulegen. Aber wenn man zum Beispiel hier mit diesen Fitnessaktivitäten, ja, macht, nachguckt, dann gibt nicht an, was ihr gerne machen wollt. Ja, also mehrmals in der Woche möchte ich gerne Sport machen. Ja, nicht das, sondern das, was ihr tatsächlich macht. Ja. und nur so kann dann eben entsprechend das Richtige gefunden werden. Ist gar nicht so einfach momentan. Ja, ich zum Beispiel merke immer wieder, jetzt gerade mit diesen Streaming-Services, ja, ich versuche mich wirklich dazu zu zwingen, die Streaming-Music-Services zu nutzen. Ja, wie Spotify jetzt eben zum Ausprobieren habe ich es jetzt mal wieder benutzt. Und sehe dann immer, dass es ja, dass es eigentlich, dass ich es nicht benutze. Ich benutze es nur, wenn ich jetzt sage, was soll das? Jeder macht das jetzt. Ich muss das jetzt auch mal machen. Ja, dann gehe ich hin und höre mir mal da so eine halbe Stunde was an und dann habe ich die Schnauze voll und ich mag keine Musik. Ja. Es ist schlimm. Ich mag das einfach nicht so. Ja. Ich bin nicht derjenige, der bei jeder Gelegenheit Musik hört. Deswegen muss ich hier dann zum Beispiel sagen, weniger als eine Stunde pro Tag, aber das trifft hier auch nicht ganz zu. Ich würde eher sagen, weniger als eine Stunde pro Woche Musik. Ja. Gut, kann man nicht auswählen, deswegen nehme ich das Kleinste. Aber jetzt nicht hier auf Coolness-Faktor gehen, ja, über 2 Stunden pro Tag auswählen, weil man das gerne machen würde. Nein, einfach gucken, macht man es wirklich? Oder hat man überhaupt die Zeit dazu, für das zu machen? Das gibt mir auch noch was, ja, was nicht einfach geht. Oder Texting und Instant Messaging, ja. Wie viele Nachrichten pro Tag? Ja, also da kann ich guten Gewissens sagen, 100 und mehr. Ja. Definitiv. auch da nicht dann erschrecken und sagen, oh nein, ich will doch aber nicht zu diesen Süchtigen gehören, die ständig da rumtippen. Nein, ich habe nur maximal 10 pro Tag. Nützt gar nichts, wenn ihr euch selbst belügt und andere belügt. Ja, gibt die Wahrheit an, ja, auch wenn die Wahrheit manchmal schmerzt. Und dann kriegt ihr ein Ergebnis. Mir wurde zum Beispiel das LG G4 empfohlen, das Samsung Galaxy S6. Gerade beim LG G4 muss ich sagen, ja, die Empfehlung, die könnte gut hinkommen. Großes Display, ja, und gute Kamera drin. Da lege ich sehr viel Wert drauf, ja. Und da muss ich sagen, da trifft schon zu beim S6, ja. Da hätten die vielleicht sollen noch eine Abfrage reinmachen, so Preis-Leistungs-Verhältnis, wie das aussieht. Wobei auch bei einem LG G4 muss ich sagen, habe ich jetzt mal die Marktpreise gesehen und die schrecken mich einfach ab. Das würde ich mir so einfach nicht kaufen. Ja, ich gebe es zu. Bei mir muss ein Handy nicht nur exzellent ausgezeichnet und super gut sein, es muss auch billig sein. Ja, sorry, ich verlange das. Ich bin so einer. Hangouts bekommt wohl bald ein größeres Update. Im Web ist schon was passiert und auf Android soll es wohl bald rund gehen. Ein Update, das optisch einiges verändert und auch von den Funktionsweisen her einiges verändert. Hangouts wird jetzt noch stärker mit diesem Material Design überzogen. Teilweise mit Funktionen, die ich ganz gut finde, teilweise verwirrend, ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das mit dieser Übersicht ist, da mit diesen Chat-Screens, ja, also da wird sich einiges tun, aber da bin ich noch nicht ganz so sicher. Zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht, dass jetzt nur noch im Feed hin und wieder der Zeitstempel auftaucht. Ich hätte gerne ein exakten Zeitstempel, ja, nach jeder Nachricht. Mich regt ja jetzt schon auf, dass die Sekunden nicht da dran sind, ja, an jeder Nachricht, sondern nur so ungefähr. Ja, das finde ich nicht so gut. Nach ein paar Stunden steht dann hier vor 2 Stunden. Ja, ich möchte genau wissen, um wie viel Uhr diese Nachricht verschickt worden. Kann man natürlich dann sehen, wenn man da auf Details klickt, aber das ist dann natürlich wieder ein bisschen umständlich, ja, ganz klar. Wann habe ich nicht zum Beispiel die letzte Nachricht bekommen? Da steht dann hier, wenn ich View Details mache, ja, 16.03 Uhr. Also, was? Schon so lange keine Nachricht mehr bekommen? Hey, was soll denn das? Gut, Hangouts kriegt ein Facelift. Vielleicht auch noch ein paar Funktionen, hoffentlich dazu, aber da steht, das steht noch in den Sternen. Und es ist auch noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es sieht aber so aus, als ob das ziemlich sicher ist, dass dieses Update auch zeitnah kommt. So ein bisschen Angst habe ich immer, wenn an Hangouts was geändert wird, weil meine Kontakte da natürlich auch gucken müssen, dass die das richtig machen und ändern dann und damit auch zurechtkommen. Und da habe ich immer so ein bisschen Bedenken, dass da vielleicht das ein oder andere nicht so hinhaut. Und das ist absolut erforderlich. Ja, auf Hangouts kann ich momentan nicht verzichten. Chrome Beta und Chrome Dev. Wat denn dat? Ja. Ich hab eigentlich mehr oder minder so durch Zufall mal hier gesehen, dass es zwei Chrome Channels gibt sozusagen, ja, im Play Store. Der Google Chrome Browser ist ja allgemein bekannt, aber was weniger bekannt ist, dass es im Play Store auch eine Beta-Version zum Herunterladen gibt und eine Chrome Dev-Version, also eine Developer-Version. Chrome Beta hat zum Beispiel jetzt die aktuelle Beta-Version, ist glaube Chrome 44 drin, ja, während die offizielle Version Chrome 43 ist. Und der Chrome Dev-Channel, der hat sogar Chrome 45 drin. Und da ist natürlich jetzt so eine Abwägungssache. Also, Chrome Beta, das sind schon ziemlich stabile Testversionen, aber es sind Testversionen, also aufpassen. Ja. Google Dev, tja, da kriegt man natürlich die Funktionen, wie zum Beispiel jetzt auf der Google I.O. vorgestellt wurden, zuerst. Da sind Features drin, die ganz frisch aufgetaucht sind, aber das bedeutet auch, dass wirklich diese Funktion teilweise gar noch nicht richtig ansprechbar sind, zu Abstürzen führen kann und so weiter und so weiter. Dafür hat man aber auch vieles Neues drin, was eben vielleicht erst in mehreren Monaten in der offiziellen Version dann, also in der Release-Version dann eben zu finden ist. Man kann also mal reinschnuppern. Man kann übrigens auch alles zusammen installieren. Theoretisch, man kann sogar die normale Chrome-Version installieren, die Chrome Beta und die Chrome Developer-Version, alle drei nebeneinander und kann dann damit herumspielen und sich das angucken. Ja, aber dazu braucht man natürlich auch jede Menge Platz. Ja, also so 64 MB Standardinstallation ohne Daten, ohne Cache-Speicher braucht man dann schon. Direkt im App-Speicher, App2SD geht ja nicht bei dieser Google-Anwendung, unglaublich. Ja, Google, ja, nicht jeder hat einen Nexus. Und somit braucht man eben viel, viel Platz auf dem Handy. Aber dann geht's. Und dann macht's auch Spaß. Ja, Links sind in den Shownotes drin und damit komme ich zu den Community-Geschichten. Apple lockt Android-User. Ja, unfassbar. Ich habe es ja schon lange erwartet. Ja, jetzt endlich mal wieder. Da Alexander schreibt, das finde ich schon ziemlich dreist von Apple. Move to iOS. Apple will Android-Nutzer umziehen. Ja, insbesondere der Satz, you can recycle this Android phone for free at any Apple Store. Ja, ja, also fordern euch quasi auf, ja, euer Android-Gerät zum Recyceln zu bringen im Apple Store. Ja, die werden das dann mit so einer Kneifzange anfassen, ein Android-Gerät, ja, so hochnäsig wie die Jungs dort sind. Und naja, gut. Alexander schreibt noch, ich bezweifle, dass eine Move to Android-App im Apple Store erlaubt wäre. Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist, wie reagiert Google? Ja, theoretisch könnten sie die App sperren. Ja, aber da wartet Apple, glaube ich, nur drauf, bis sie dann sagen können. Also klar, diese App verstößt gegen die Play Store-Richtlinie. Das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Aber die Frage ist jetzt, wird Google diese App tatsächlich sperren? Ich glaube nicht. Das wäre von der Aktion her absolut kontraproduktiv und ziemlich übel. Das würde dann eben wirklich von Apple sofort ausgenutzt werden und sagen, seht ihr, die sperren auch Apps, wenn es nicht, wenn es denen nicht passt. Also, ja, das sind die Bösen. Also, kann man vergessen. Für mich ist das aber erstmal positiv, weil ich finde es gut, wenn man umgarnt wird als Android-User. Sogar von Apple wird man jetzt umgarnt. Ja, das ist super. Also das ist irgendwie ist Android gerade von Apple zum Ritter geschlagen worden. Das ist doch cool. Ich finde es wirklich gut. Sieht auch die Presse größtenteils so, die hier sagen, damit hat Apple den Bock geschossen. Und haben sie selbst eine Grube gegraben sozusagen, ja. Übrigens auch mit der Apple Music App, die für Android erscheinen wird. Das ist auch sozusagen ein Einknicken, ein Kniefall vor Android, weil die damit quasi sagen, es geht nicht mehr ohne Android, selbst wenn wir Apple heißen. Das ist Dama. Ja, und bei nur noch 17% Marktanteil von iOS weltweit, ja, scheint das dann auch eine Verzweiflungsaktion zu sein. Ja. Aber dennoch etwas, was mich jetzt nicht unbedingt beunruhigt. Ja. Das mag durchaus sein, dass es bei einigen Leuten fruchten wird. Was Apple machen könnte, die könnte eine App im Apple App Store vielleicht veröffentlichen, die genau dasselbe macht und die Leute dazu bringt, zu Android zu wechseln von iOS. Und wenn die dann nicht freigeschaltet wird, dann könnte Google ebenfalls sagen, seht ihr, bei uns geht das. Wir lassen den Usern eine Wahl. Ja, aber bei Apple, da geht das nicht. Ja, theoretisch könnte Google auch mit großer Aussicht auf Erfolg gegen Apple klagen dann, wenn diese App nicht freigeschaltet werden würde. Ja, diese Move to Android App, könnte die heißen. Das ist ganz klar unlauterer Wettbewerb, wenn das auf der einen Seite gemacht wird und auf der anderen Seite wird ein Mitbewerber dasselbe Recht dann streitig gemacht. Ganz klar wäre das ein wettbewerbsverzerrende Aktion. Und deswegen wäre da eine Klage durchaus sinnvoll. Ja. Nun, wie auch immer, Apple wird dadurch nicht untergehen und Android auch nicht, Google auch nicht. Also können wir ganz locker und flockig bleiben, brauchen uns gar nicht so groß aufzuregen. Ja. Tja. Aber wie gesagt, die Reaktion von Google, die finde ich doch dann schon sehr interessant. Wird sich dann zeigen, was sie machen oder ob sie überhaupt was machen. Kann natürlich auch sein, dass sie es komplett ignorieren. Das ist vielleicht auch wäre vielleicht auch ganz gut so. Denn momentan bei diesen Marktanteilen die übrigens auch, wie gesagt, von einem namhaften Institut, Gartner, das ist, glaube ich, hier erhoben wurden und die sich auch deckt mit sehr vielen anderen Marktforschungsinstituten und auch nicht erst seit gestern besteht, sondern wo man ein kontinuierliches Bild hat, dass diese Daten auch tatsächlich stimmen. Ja, es ist nicht so, dass gestern 50% waren, heute sind 17% Marktanteil für iOS, sondern das hat man über die Jahre gesehen, wie der Anteil schrumpft und deswegen ist das nicht nur plausibel, sondern ist auch verifiziert. Mit dem 17% Marktanteil braucht sich dann eben Android und Google gar keine Gedanken zu machen. Deswegen bräuchte man auch keine Reaktion zu machen. Und wenn 3% eben abwandern, dann sind es eben 20% Marktanteil für iOS. Ja. Kein Problem, oder? Tja, Nina Warn-App. Ja. Das hat der Matt Spike gepostet in der Community, die Nina Warn-App des Bundes. Warn-App, ja. Die Warn-App des Bundes. Auf einen Sommertag folgt mal wieder ein Unwetter. Tja, das kann sein. Und dass man davon nicht überrascht wird oder zumindest noch ganz schnell irgendwo hingehen kann. Da gibt es eben diese Nina-App für Android. Das Ganze ist was Offizielles vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also aufpassen, ihr installiert euch eine Regierungs-App auf dem Handy. Ja, Verschwörungstheoretiker, holt schon mal eure Alufolien raus. Ja. Aber ja, ich sag mal so, diese App braucht man nicht unbedingt. Diese Warnung bekommt man auch sehr gut im Internet. Da kann man auch ansurfen direkt. Ja, da hat auch der Matt Spy gleich einen Link dazu gemacht. Warnung.bund.de. Ja, da könnt ihr dann gleich hin und da kriegt ihr dann eben diese Meldungen gezeigt. Da könnt ihr dann auch eine Karte sehen, wo alle aktuellen Meldungen eingeblendet sind. Ihr könnt auch anwählen, dann Unwetter beispielsweise. Da ist zum Beispiel für jetzt gerade in der Region Offenburg, Liechtenstein, Blaubeuren, Ulm, ja, Tübingen dort in der Nähe. Also nicht Tübingen ist nicht direkt drin. Und wenn man dann draufklickt, hier gehen wir zum Offenburg jetzt, Kreis Freudenstadt, Kreis Rottweil und so weiter und so weiter. Dann steht dort hier einzelne kräftige Schauer und Gewitter dabei lokal eng begrenzte Starkregen von mehr als 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. Kleinkörnige Hagel sowie Böen um 70 Stundenkilometer sind nicht ganz auszuschließen. Handlungsempfehlung, Achtung, Hinweis auf mögliche Gefahren. Örtlich kann es zu Blitzeinschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Ha, nicht schlecht, ne? Pegelstände sind auch dabei, falls es irgendwo Hochwasser gibt und so weiter und so weiter. Ich finde es gar nicht schlecht, diese Warn-App. Allerdings, also als App hat es natürlich einen Vorteil, dass man diese Warnungen auch automatisch bekommt. Da muss man also nicht irgendwo drauf hinsurfen, sondern wenn irgendwas in der näheren Umgebung anliegt, dann kriegt man das eben auch tatsächlich mitgeteilt. Ja. Und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, dass man rechtzeitig gewarnt wird. Aber ansonsten kann man eben auch mal hier diese Webseite benutzen. Kann wieder ein paar Megabyte auf dem Handy sparen. So, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. War diesmal, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, eine richtige Katastrophe, hier was Vernünftiges zu finden. Da bin ich auf eine App gestoßen. Ich weiß gar nicht, ich war eigentlich der Meinung, die wäre schon mal App der Woche gewesen, aber dann habe ich hier geguckt und nein, ist nicht App der Woche gewesen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja? Also falls es schon mal App der Woche war, dann sorry, sorry, aber die Google-Suche hat mir nichts ausgeworfen. Ne? die nennt sich Unpassable. Ja, wie gesagt, die App hatte ich schon längere Zeit in Benutzung oder habe das schon mal gespielt, das ist ein Game. Und da geht's richtig zur Sache. Das Spiel ist schnell. Erinnert mich so ein bisschen wie Wipeout auf einer Röhre, ja, mit komischen Hindernissen. Man hat wirklich nur Sekundenbruchteile, um zu entscheiden und dann auch die entsprechende Richtung einzuschlagen am Smartphone, am Gerät, am Tablet. Das Teil läuft super flüssig. Und ein Tablet macht da wirklich einen großen Unterschied. Also für Leute mit einem riesigen Handy-Display oder gleich mit einem Tablet wird es sehr viel besser werden. Ja. Weil ganz einfach die Daumen schon auf dem Display so groß sind, ja, und man hier wirklich keine Chance hat, wenn man hier mit dem Daumen über einem Bild ist, ja, dann hat man schon verloren. Vor allem in, wenn man ein bisschen weiterkommt, in einen höheren Level, dann wird es äußerst, äußerst schwierig. Und da fragt man sich manchmal schon, wenn man das dann ganz langsam spielen würde, wie man da durchkommt. Aber so muss alles in Millisekunden entschieden werden. Das ist eine riesengroße Herausforderung, die auch zum Frust führen kann. Ja, deswegen vielleicht auch keine App der Woche bisher gewesen. Auch jetzt war es nochmal eine harte Sache, weil also das macht schon Spaß. Ja, aber man muss wirklich jemand sein, der die Herausforderung liebt und der nichts dagegen hat, 100 Mal die gleiche Stelle zu probieren, bis man endlich durchkommt. Ja. abgesehen davon ist die Langzeitmotivation natürlich auch fraglich, aber die vielen verschiedenen Level, obwohl von der Grafik ja immer gleich, immer identisch, gibt es doch immer wieder andere Herausforderungen, so dass durchaus auch über längere Zeit hier Kurzweile zu finden ist. Ja, also man erwischt sich immer wieder, dass man da wieder mal eine Runde spielt und so. Von daher ist es schon okay. Also für eine App der Woche durchaus okay, muss ich sagen. Die Installationsgröße von dem Spiel ist auch mit 33 Megabyte noch okay. Und was wirklich schön ist, meiner Meinung nach, sind auch die Sound-Geschichten. Finde ich gar nicht schlecht, sehr, sehr passend. Und was hier auch noch vorhanden ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen, da gibt es eine Möglichkeit mit Camcords, dass man da In-Game-Video aufzeichnen kann. Ich weiß nicht, ob man das zwar unbedingt dann braucht, weil, wie gesagt, so viel passiert da nicht, aber vielleicht für anzugeben. Ja. Wertungen hat das Spiel jedenfalls schon genug gute bekommen von vielen Test-Webseiten und so. Also da, glaube ich, ist man auf der sicheren Seite, wenn man sagen kann, das ist ein gutes Spiel. Unpassable nennt sich das. Ja, nicht impossible, sondern unpassable. Ja, hat bestimmt einen Grund, dass es so ist. Und das findet ihr im Play Store für 1,46 €. Das ist allemal wert. Ich muss gerade nochmal schauen. Ja, genau. Also 1,46 €. Eine kostenlose Version gibt es leider nicht. Aber ein Video gibt es da, ein Gameplay-Video. Da könnt ihr reingucken und euch das vorher schon mal anschauen. Da wird es einem schwindelig. Ja. Und da weiß man gleich, was einem erwartet. Und das wird auch so weitergehen in dem Spiel. Ja, das ist genau das, was euch erwartet. Also in dem Video ist alles zu sehen. Aber beim Spielgefühl, das sieht hier in dem Video alles so schön leicht aus. Ich sag euch eins, also beim Spielen, das zieht euch die Schuhe aus. Gut, das war's dann diese Woche vom Uncasts. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, Google Plus Uncasts. Dort könnt ihr oben Uncast eingeben und dann findet ihr den Link zur Community-Seite. Das ist der richtige. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. uncast.thenetcasts.com. Wie immer, ja, auf die Mehrzahl achten. TheNetCasts.com mit S hinten, sonst kommt ihr irgendwo anders hin. Das wollt ihr ja nicht. Ja? Und damit wünsche ich euch, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. February